Das könnte ich ja vorzählen, mache ich aber nicht. Ich hau auf die Snare drum, auf meine. Ich habe ein richtiges Schlagzeug. Ich habe früher Briefmarken ins Smartphone geleimt. Aber leider kriegt man dafür keine Aufmerksamkeit. Und nun, was soll ich tun? Ich geh raus auf die Straße, ich weiß, das ist verrückt. Ich hab mich auch gefürchtet, doch nun gibt es kein Zurück. Ich stelle dabei fest, dass es krasse Orte gibt, an denen man ganz einfach so die Aufmerksamkeit kriegt. Extrem souverän auf dem Fahrradweg stehen. Extrem souverän auf dem Fahrradweg stehen. Im Fahrradweg stehen. Extrem. Hauptsache extrem. Wer ausweicht, hat verloren. So ist das hier im Game. Ich weiche nur zurück. Das liefert mir den Fame. Sie fahren mich nicht um. Sie fahren einen Bogen ungelogen. Mein Hobby ist umstritten, das ist mir wohl bewusst. Die Radfahrer, sie schimpfen, doch das steigert meine Lust. An Baustellen und Kurven und in der Dunkelheit warte ich auf sie, ich habe Zeit. Extrem souverän auf dem Fahrradweg stehen. Extrem souverän auf dem Fahrradweg stehen. Extrem souverän auf dem Fahrradweg stehen. Extrem. Das ist meine Sache, so extreme Sache. Ja, yeah, sie winken und sie stimpfen und mit jedem neuen Fluch steigt meine Bekanntheit, davon krieg ich nie genug. Ich winke, lächeln zurück. Merkt euch mein Gesicht. Doch irgendwann wird mir dieses Hobby nicht mehr den Tag retten. Und dann werde ich es nehmen und auf das nächste Level absteppen. Löcher in die Luft steigen.